Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Verfolgungswahn. Erster Teil. Es war nicht das erste Mal, dass sich eine meiner Klientinnen bedroht und verfolgt fühlte. Meist hat das psychische Ursachen. Manchmal aber wird tatsächlich jemand bedroht oder beschattet, und dann ist es gut zu wissen, dass der olle Maloney genau weiß, wie man Beschatter entschattet. Frau Amsler war von meinen Ausführungen angetan. Ich habe zwar nichts verstanden, aber es klingt trotzdem einleuchtend. Das soll mal einer verstehen. Sie folgen mir, damit Sie denjenigen, der mir folgt, ausfindig machen können. So ist es. Dafür bezahlen Sie mir ein nettes Honorar und allfällige Spesen. Dann bezahle ich dafür, dass ich von zwei Männern verfolgt werde. Manchmal muss man den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Wo haben Sie nur all diese Sprüche her? Haben Sie früher für einen Verlag gearbeitet, der Kalender herstellt? Ich war in meinem früheren Leben Sprücheklopfer. Ich habe einen Spruch nach dem anderen weich geklopft, bis sie so weich waren, dass sie selbst in Politikermünder passten. Seither reden alle Politiker geschwollen und mir sind die Sprüche ausgegangen. Gut, ich gehe jetzt einkaufen. Ich benötige dringend Winterstiefel. Bitte folgen Sie mir unauffällig. Wenn ich Sie sehe, muss ich sonst lachen. Ich habe aber keine rote Pappnase auf. Eigentlich ist das Ganze auch nicht zum Lachen. Aber was soll ich tun? Ich bin ein fröhlicher Mensch. Und ich bin ein Sauertopf. Das passt wunderbar. Der Mann, der mich verfolgt, trägt immer den gleichen Mantel. Ein alter, brauner Mantel. Warum tragen Männer solche scheußlichen Mäntel? Vielleicht, weil sie sich lieber ein gutes Essen statt einen schönen Mantel leisten. Aber an Kleidern soll man nicht sparen. Nie. Qualität zahlt sich aus. Mich zahlen meine Klientinnen aus. Leider nicht immer und oft unter meinem üblichen Tarif. Dann werde ich dafür sorgen, dass sie sich zumindest ein schönes neues Hemd kaufen können. Sie lächelte und schaute in ihrer Handtasche nach den Kreditkarten. Es waren eine ganze Menge. Offenbar besaß sie für alle kleineren und größeren Geschäfte in der Stadt eine Kundenkarte. Mir drückte sie einen bescheidenen Vorschuss in die Hand. Danach folgte ich ihr auf eine Odyssee durch sämtliche Schuhgeschäfte der oberen Preisklasse. Einen Verfolger konnte ich nicht ausmachen, da für jede Menge Männer, die meiner Klientin vielsagende Blicke zuwarfen. 3 Stunden und ich habe noch nicht einmal ein paar Stiefel gefunden, die ich mehr in Betracht ziehen würde. Weshalb lassen Sie sich nicht ein paar Stiefel Maß anfertigen? Ja, weil ich gerne Schuhe und Kleider anprobiere. Ich hatte bis jetzt nicht das Gefühl, dass jemand hinter Ihnen her ist. Vielleicht hat er Sie bemerkt und sich abschrecken lassen. Was ist, wenn Sie sich das alles nur einbilden? Ich soll mir diesen speckigen alten Mantel mit dem Mann drin einbilden? Vielleicht erinnert Sie der Mantel an früher, als Sie noch arm waren und bescheiden lebten. Ich war nie arm und bin heute auch nicht reich. Ich leiste mir eben erstklassige Stiefel, weil ich es mir wert bin. Den Spruch kenne ich. Den hat die Claudia Schiffer weich geklopft, bis er in jeden kleinen Fernseher passte. Genau, ich bewundere diese Frau. Ja, sie hat es immerhin einige Jahre mit diesem Lagerfeld ausgehalten, ohne einen bleibenden Sprachfehler abzubekommen. Die Schiffer war mit dem Lagerfeld zusammen? Aber der ist doch jenseits. Nein, die war mit dem Copperfield zusammen. Ja. Ja, was durchaus auch bleibenden Schaden hinterlassen kann. Für mich wäre das nichts. Ständig dieser Rummel. Ich bin lieber eine Niemand. Offenbar sind Sie aber für jemand wichtig. Glauben Sie, dass er krankhaft in mich verliebt ist, so eine Art? Stalker? Schon möglich, schon. Sie sehen ja durchaus einladend aus. Ah, und weshalb sagen Sie nicht, dass ich toll aussehe? Nur wenn ich diesen Spruch auf meine Spesenrechnung nehmen darf. Ach, Männer geizen mit Charme. Dabei ist es das einzig Wertlose, was Frauen wirklich mögen. Männer ohne Charme sollten zumindest reich sein. So, jetzt aber weiter, es gibt schließlich noch mehr gute Geschäfte. Das hab ich befürchtet. Oh, seien Sie froh, dass wir nicht in Paris oder London leben. Ich versuchte mir vorzustellen, wie viele Wochen sie in Paris oder London unterwegs wäre, auf der Suche nach dem perfekten Stiefel. Eine Stunde später hatte sie noch immer nichts gekauft und mir taten die Füße weh. Ich setzte mich auf eine Sitzbank neben einen Mann, der ebenfalls ziemlich lädiert aussah. Er sah mich gequält an und ich musterte seinen speckigen, braunen Mantel. Ich verstehe nicht, wie Frauen das aushalten. Ich meine, wir kaufen doch auch ab und zu etwas ein. Aber verbringen wir Stunden damit, Stiefel zu probieren? Frauen sind ein Rätsel. Und Frauen, die Stiefel kaufen, sind schlimmer als ein Kreuzworträtsel. Apropos Kreuzworträtsel. Wussten Sie, dass es die Polizei nicht gerne sieht, wenn man Frauen nachsteigt? Ich habe Sie beobachtet. Sie sind ebenfalls hinter ihr her, dieses Lude. Ich möchte wissen, wie viele Männer sie sonst noch ausgenommen hat. Frau Amsler nimmt Männer aus. Mein Vater, Albert Schießer. Er hat ihr Schmuck gekauft, ein alter Trottel. Sie haute ab und er kriegte aus Liebeskummer einen Infarkt. Ihr Vater muss um die 80 sein. Frau Amsler ist höchstens 30. So ist es. Sie arbeitet als Krankenpflegerin, ambulante Krankenpflege. Sie hat meinen Vater in den Wahnsinn getrieben mit ihrem Charme und ihrem Körper. Er wollte sie glücklich machen und hat ihr fast täglich etwas geschenkt. Und das möchten Sie jetzt zurückhaben? Nein. Ich will dokumentieren, was diese Frau alles treibt und es dann der Polizei melden. Diese Frau muss ins Gefängnis. Ja, weshalb zeigen Sie sie nicht einfach an? Weil das nichts nützt. Mein Vater hat ihr den Schmuck und das Geld geschenkt, dieser Trottel. Und Sie? Sind Sie auch ein Trottel und auf diese Frau hereingefallen? Meine Person tut nichts zur Sache. Lassen Sie Frau Amsler in Ruhe und ich lasse Sie in Ruhe. Das geht nicht. Ich denke Tag und Nacht an Sie. Das klingt nach einer schwerwiegenden Erkrankung. Sie sollten sich mit ein paar Pillen kurieren lassen. Was man begonnen hat, soll man auch zu Ende führen. Erzählen Sie das mal einem Politiker. Die ändern ihre Meinung noch, während sie sie kundtun. Mein Vater war auch politisch aktiv. Er wurde aber nie in ein Amt gewählt. Dafür hat er zu Hause den Diktator gespielt. Und was war mit Ihrer Mutter? Sie hatte einen eigenen Fernseher und ein Verhältnis mit dem Nachbarn. So ist das Leben. Die einen streiten mit den Nachbarn, die anderen lieben den Nachbarn. Was immer man tut, es ist irgendwie verkehrt. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass Sie nicht von dieser Welt sind? Ich meine, dass man Sie aus Versehen hier ausgesetzt hat. Ich denke manchmal, dass ich einer höher entwickelten Zivilisation angehöre. Sieht man mir nicht an, dass ich ungewöhnlich bin? Ich schüttelte den Kopf und stand auf. Frau Amsler war nicht zu sehen. Sie hatte offenbar längst einen anderen Weg eingeschlagen. Ich überlegte mir, ob ich den Fall überhaupt noch weiter bearbeiten sollte. Als ich sie auch nicht auf dem Handy erreichte, gab ich es auf und fuhr in mein Büro. Dort traf ich ein paar Stunden später auf einen Herrn, dem selbst ein speckiger alter Mantel zur Zierde gereicht hätte. Na, Maloney, waren Sie am Nachmittag Schwäne füttern? Ältere Herren, die nichts zu tun haben, lungern entweder auf Baustellen oder am See herum. Oder sie stehen vor diesen Solarien und versuchen, einen Blick auf eine nackte Schönheit zu ergattern. Ich ziehe es vor, in meinem Büro angekleidete Polizisten zu betrachten. Kein schöner Anblick, aber immerhin gratis. Wir haben eine Frau verhaftet. Vermutlich ein Versehen. Oder hat die Frau ihre Parkscheibe zweimal nachgestellt und wird deshalb wegen versuchten Mordes angeklagt? Üble Sache, Maloney. Die Frau hat uns benachrichtigt. Sie behauptet, dass ein Mann sie attackiert hat und sie sich wehrte. Zuerst mit einem Messerspray und danach mit Pfeffer. Umgekehrt natürlich, zuerst mit einem Spraypfeffer und danach mit einer Gabel. Nein, mit einem Löffel. Moment, jetzt habe ich es gleich. Ja, ein Messer. Halt, nein, es war eine Schusswaffe. Was Frauen heutzutage alles herumtragen. Die Frau hat in Notwehr einen Mann erschossen? Sie sagt, dass sie sich an nichts erinnern kann. Und trotzdem erinnert sie sich an eine ganze Menge. Zum Beispiel daran, dass sie Zeuge der Tat waren. Tatsächlich? War ich das? Charlotte Amsler. Sie behauptet, dass sie auf Schritt und Tritt verfolgt hätten. Stimmt das, Maloney? Ich wusste nicht so recht, was ich darauf antworten sollte. Immerhin stand meine Berufsehre auf dem Spiel. Was aber, wenn meine Klientin den Moment der Unaufmerksamkeit genutzt hatte, um kaltblütig einen Mann zu ermorden? Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Verfolgungswahn, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Verfolgungswahn. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Maloney soll Frau Amsler beschatten, die sich ihrerseits von einem Mann verfolgt und bedroht fühlt. Auf einer ausgedehnten Einkaufstour lernt Maloney eine Menge Schuhgeschäfte und einen Mann kennen, der behauptet, dass Frau Amsler seinen Vater ausgenutzt habe und er deshalb hinter ihr her sei. Maloney verliert seine Klientin aus den Augen, bis die Polizei bei ihm auftaucht. Frau Amsler soll einen Mann erschossen haben, behauptet aber, sich an nichts erinnern zu können. Der Tatort war ein Hinterhof, nicht unweit von einem der Schuhgeschäfte entfernt, die meine Klientin erfolglos aufgesucht hatte. Nur eine Absperrung sowie zwei frierende Polizisten verrieten, dass an dem Ort wenige Stunden zuvor ein Mann zu Tode gekommen war. Die Frage, die sich uns natürlich stellt, ist, was hatte Frau Amsler in diesem Hinterhof zu suchen? Wenn sie überhaupt etwas suchte. Sie behauptet, der Mann hätte sie attackiert. Ich dachte, sie könne sich an nichts erinnern. Sie erinnert sich daran, attackiert worden zu sein. Entweder hat er sie verschleppt oder sie ist von selber hierher gekommen. Vielleicht, weil sie sich verfolgt fühlte. Weshalb sollte sie sich verfolgt fühlen? Sie hat mich engagiert, weil sie um ihr Leben fürchtet. Tatsächlich? Ja. Soweit ich weiß, müssen vor allem ihre Klienten und Klientinnen um ihr Leben fürchten. Sie wird tatsächlich von einem Mann verfolgt. Was will dieser Mann von ihr? Ich vermute, dass er jetzt gar nichts mehr will. Sie hat ihn vor wenigen Stunden erschossen. Der Mann, der erschossen wurde, kann ihr unmöglich gefolgt sein. Ihm gehört ein Uhrengeschäft gleich um die Ecke. Er war den ganzen Tag im Geschäft, hat es dann, ohne einen Grund zu nennen, verlassen. Wenig später fiel der Schuss. Kann ich mit meiner Klientin sprechen? Meinetwegen, Maloney. Sie verweigert ansonsten jegliche Aussage und Kooperation. Sie will sich nicht einmal einen Anwalt nehmen. Wenig später saß ich in einem kahlen und kühlen Raum meiner Klientin gegenüber. Sie machte einen müden Eindruck. Ihr Gesicht wirkte im kalten Licht fahl und auf ihrem Handrücken zeichneten sich die Äderchen ab. Ich versuchte, so professionell und distanziert wie möglich aufzutreten. Schließlich hatte sie mir bis dahin nur einen mickrigen Vorschuss bezahlt. Sie müssen mir helfen, Maloney. Ich halte das nicht aus. Diese Räume sind schrecklich und diese Ungewissheit. Bitte, Sie müssen für mich aussagen. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Ich werde mich in jeglicher erdenklichen Form erkenntlich zeigen. Das glaube ich Ihnen gerne. Der Mann wollte mich wahrscheinlich umbringen. Ja, das war ein Triebtäter. Der Mann war in gesetzterem Alter und Besitzer eines gut laufenden Juweliergeschäftes. Das hört sich nicht nach einem Triebtäter an. Wieso sind Sie überhaupt in den Hinterhof gegangen? Ja, ich fühlte mich verfolgt. Ich wollte den Verfolger abschütteln. Der Mann im alten braunen Mantel? Ja, er war hinter mir her. Ja, und Sie haben mich und ihn aus den Augen verloren. Hey, eigentlich müsste ich mein Geld zurückfordern. Eigentlich müssten Sie froh sein, dass ich überhaupt hier bin und mir den Unsinn anhöre, den Sie erzählen. Aber wenn ich es sage, ich erinnere mich daran, dass ich attackiert wurde. Ja, und dann lag der Mann auf dem Boden und ich hatte eine Pistole in der Hand. Ich rief sofort die Polizei an. Das klingt haarsträubend glaubwürdig. Sie müssen doch nur sagen, dass Sie gesehen haben, wie ich attackiert wurde. Ja, dann war es Notwehr. Gehört die Schusswaffe Ihnen? Ja. Ich habe sie mir zum Schutz gekauft, weil ich mich verfolgt fühlte. Ach, bitte erzählen Sie der Polizei, was Sie gesehen haben. Ich hab aber nichts gesehen. Mein Gott, weshalb sind Männer immer so fantasielos? Als wir uns kennenlernten, klopften Sie Sprüche und redeten Zeugs, aus dem ich nicht schlau wurde. Und jetzt erzählen Sie mir nur Mist. Ach, Sie können gehen. Sie wies mir die Tür, als wäre das Verhörzimmer schon seit Jahren ihr Zuhause. Ich fuhr zurück in mein Büro und genehmigte mir einen Whisky. Danach versuchte ich, mich an den Namen zu erinnern, den mir der Mann im schäbigen Mantel genannt hatte. Ich kam nicht darauf. Im Fernsehen lief ein müder Krimi, in dem die Hauptdarstellerin ständig im Mieder herumlief. Da klingelte es. Nicht an der Tür, aber in meinem Gedächtnis. Schießer hieß der Mann. Und Schießer hieß auch der Sohn im schäbigen Mantel. Am nächsten Morgen stand ich in seinem ungeheizten Haus. Ich heize nur einen Raum, unten im Keller. Dort arbeite und schlafe ich. Das ist praktisch, aber ein wenig trostlos. Dieses Haus hat doch mindestens 10 Zimmer. Es sind 9. 9. Aber der Keller war schon immer mein Refugium. Mein Vater litt an Rheuma, er kam fast nie in den Keller und meine Mutter hatte Angst vor Spinnen. Sie mochten Ihre Eltern nicht besonders. Nein. Und trotzdem folgen Sie Frau Amsler auf Schritt und Tritt, um sie des Betrugs zu überführen. Sie nutzt Männer aus. Ich mag das nicht. Und ob Sie das mögen? Was soll das? Ich habe Sie nicht hereingelassen, um mich vor Ihnen zu rechtfertigen. Ich glaube, dass Sie ganz furchtbar in Frau Amsler verliebt sind und ihr deshalb folgen. Sie haben es vermutlich als unsägliche Kränkung empfunden, dass sich die schöne Krankenschwester mehr um ihren Vater als um Sie kümmerte. Überhaupt nicht beachtet. Das war erniedrigend. Dabei habe ich extra wegen ihr alle 2 Wochen ein neues Hemd angezogen. Das imponiert Frauen normalerweise ungemein. Ich habe mein ganzes Leben geändert, habe Spaziergänge gemacht und sogar Gemüse gegessen. Aber sie hat das nicht gekümmert. Und jetzt wollen Sie sie durch ständige Präsenz von ihren Vorzügen überzeugen. Das geht sie nichts an. Sie wissen, was geschehen ist. Ja, Frau Amsler ist einem sterbenden Mann zu Hilfe geeilt. Wie bitte? Ich habe es gesehen. Sie hat sich zu ihm runtergebeugt und danach sofort die Ambulanz verständigt. Frau Amsler hat den Mann erschossen! Das ist Unsinn. Er lag bereits am Boden, als sie zu ihm kam. Ich bin ihr doch die ganze Zeit gefolgt. Wahrscheinlich ist sie im tiefsten Herzen eine liebenswerte Person. Mit echten und tiefen Gefühlen. Genau die richtige für mich. Während ich versuchte, mich gegen einen heftigen und eisigen Wind zu behaupten, dachte ich an einen alten japanischen Film, in dem ein Mord jedes Mal ganz anders aussah, wenn die verschiedenen involvierten Personen darüber berichteten. Dieser Fall schien ähnlich zu sein, doch er war weder japanisch noch in Schwarz-Weiß gedreht. Deshalb blieb ich skeptisch. Ich besuchte den kleinen Juwelierladen, der sich genau betrachtet als Uhrengeschäft entpuppte. Ich mache gleich Mittagspause. Das stört mich nicht. Sie dürfen ruhig Ihr Sandwich essen, während ich mir eine der alten Uhren anschaue. Das Geschäft ist über Mittag geschlossen. Auch wenn ich verspreche, garantiert eine Uhr zu kaufen. Leute wie Sie kaufen nichts. Das sehen Sie mir einfach so an. Ja, ich habe ein paar Jahre Erfahrung. Ich auch. Und mit was haben Sie Erfahrung? Mit Mord und Totschlag. Sind Sie Reporter? Ich verabscheue diesen Beruf. Da sind wir uns sogar einig. Also gut. Was wollen Sie? Ein paar Auskünfte. Dafür werde ich nicht bezahlt. Werden Sie überhaupt noch bezahlt, jetzt, da Ihr Chef tot ist? Ich habe sowieso gekündigt. Ist mir zu miefig hier drin. Ihr Chef hat den Laden kurz vor seiner Ermordung verlassen. Er hatte ein Date. Wie so oft. Er traf sich mit einer Frau. Du meine Güte, lesen Sie keine Zeitung? Er wurde von der Frau erschossen. Und Sie sind sich sicher, dass er sich mit der Frau treffen wollte? Ja, doch. Ich habe die beiden schon öfter zusammen gesehen. Er war ganz vernarrt in die Frau. Naja, in seinem Alter ist man wahrscheinlich froh, wenn man überhaupt noch eine kriegt. Ihr Chef war wohlhabend. Das hat Sexappeal. Mein Chef trank und er hatte Wurstfinger. Nie hätte ich mich von ihm berühren lassen. So, und jetzt ist Schluss mit der Fragerei, Mittagspause. Sie ging zur Tür und drehte das Schild auf geschlossen um. Ich fragte sie, ob sie sich nicht als Kriminalbeamtin bewerben wollte, doch sie sagte, dass sie keine Lust habe, jeden Tag tote Wurstfinger zu betrachten. Ich ging in ein Restaurant und bestellte mir einen Braten mit Kartoffelgratin. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Verfolgungswahn, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Verfolgungswahn, 3. und letzter Teil. Was bisher geschah. Frau Amsler fühlt sich verfolgt und bedroht. Maloney soll herausfinden, wer hinter ihr her ist. Tatsächlich ermittelt Maloney schon bald den Mann, der seiner Klientin nachläuft wie ein kleiner Hund. Als er ihn zur Rede stellt, verliert er seine Klientin aus den Augen und diese erschießt, angeblich in Notwehr, einen anderen Mann. Egal, mit wem Maloney spricht, alle scheinen eine eigene Version des Tathergangs zu erzählen und keine deckt sich mit der Geschichte, die seine Klientin erzählt. Nachdem ich mir in meinem Büro noch einmal alles durch den Kopf gehen ließ, war ich immer noch nicht schlauer als die Polizei, und das war etwas, was ich nur ungerne zugab. Meine Klientin hatte mir derweil einen Brief aus der Untersuchungshaft zukommen lassen, in der sie mir androhte, mich zu verklagen, falls ich ihr den Vorschuss nicht zurückzahlte. Ich legte den Brief zu all den anderen offenen Rechnungen. Bei der Polizei hatte man immerhin ein neues Motiv gefunden. Üble Sache, Maloney. Wir gehen davon aus, dass der Mann erschossen wurde, um an seine Lebensversicherung zu kommen. Frau Amsler ist die Begünstigte? Nein, der Sohn des Toten. Eigentlich ist es nicht sein richtiger Sohn, aber er hat ihn behandelt wie einen Sohn. Wolfgang Rast heißt er, und er ist aktenkundig. Kleinere Betrügereien. Und wie viel erbt der nicht ganz richtige Sohn? 1 Million aus der Lebensversicherung. Und natürlich das Geschäft. Aber das ist nicht viel wert, läuft seit Jahren nicht besonders gut. Sie glauben also, dass Frau Amsler den Mann im Auftrag von diesem Rast erschossen hat? Warum nicht? Wahrscheinlich denkt sie, dass sie vor Gericht mit Notwehr durchkommt und nur ein paar wenige Jahre oder vielleicht sogar Monate ins Gefängnis muss. Weshalb lief sie nicht einfach weg? Wahrscheinlich, weil sie glaubte, dass sie von einem stümperhaften Privatdetektiv beobachtet wird. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Die beiden hätten den Mann viel einfacher aus dem Weg schaffen können. Das ist richtig, Maloney. Aber wenn man älter wird, bevorzugt man manchmal die schwierigeren Dinge. Das ist wie bei den Kreuzworträtseln. Wenn Sie all die leichten Rätsel gelöst haben, suchen Sie eine neue Herausforderung. Und erschießen ein Schwedenrätsel. Diese Frau Amsler hat einen Plan. Deshalb will sie auch keinen Anwalt sehen. Man hat manchmal fast das Gefühl, dass ihr ganz wohl ist in Untersuchungshaft. Wir werden sie aber noch heute auf freien Fuß setzen. Ein Zeuge behauptet nämlich steif und fest, dass sie den Mann nicht erschossen hat, sondern ihm zur Hilfe eilte. Wenn Sie mich fragen, stecken die alle unter einer Decke? Wahrscheinlich unter jener von Frau Amsler. Ein kleinerer Schneesturm legte die Stadt lahm. Die öffentlichen Verkehrsmittel kapitulierten und die Taxifahrer fluchten. Ich schaffte es dennoch bis zu Herrn Rast. Dieser lebte in einer riesigen Wohnung, die ganz nach Feng Shui und anderem Hokuspokus aus- und eingerichtet war. Ich soll meinen Pflegevater erschossen haben? Wegen 1 Million Franken? Das ist doch lächerlich. Sehen Sie sich um. Sieht es danach aus, als sei ich auf 1 Million angewiesen? Der Schein trügt und betrügt manchmal. Überprüfen Sie meine Vermögensverhältnisse. Mir geht es ausgezeichnet. Trotz dem Tod Ihres Pflegevaters. Wir hatten wenig Kontakt in den vergangenen Jahren. Und seit er sich mit jüngeren Frauen vergnügte, hat er meine Achtung verloren. Ihr Vater war verliebt? Er benahm sich wie ein Trottel. Die Frau ließ ihn zappeln und er spielte den Spendablen. Und diese Frau ist Frau Amsler, die ihren Pflegevater angeblich in Notwehr erschossen hat. Ja, solche Beziehungen enden doch immer in Notwehr. Ich meine irgendwie. Das ist doch krankhaft. Frau Amsler wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Na und? Ich vermute, dass trotzdem Anklage gegen sie erhoben wird. Also ich persönlich halte nicht viel von unserem Rechtssystem. Aha. Ich finde, Straftäter sollten irgendwo in der dritten Welt ausgesetzt werden. Ach. Sie haben es nicht verdient, von unserem Sozialstaat durchgefüttert zu werden. Das wäre doch ein gutes Austauschgeschäft, oder? Ja. Anständige Ausländer gegen kriminelle Schweizer. Aber sowas würde bei den Politikern nicht durchgehen, weil die selber Dreck am Stecken haben. Im Übrigen würde ich durchsetzen, dass alle Gebäude abgerissen und nach Feng Shui-Prinzipien neu gebaut werden. So, so. Das würde unserer Bauindustrie mächtig Auftrieb geben. Draußen schneite es noch immer. Mein Büro war vermutlich das Gegenteil von Feng Shui, aber es war immerhin geheizt. Das schien sich in der Stadt herumgesprochen zu haben. Zuerst besuchte mich ein älterer Herr, der mir schwarze Socken verkaufen wollte. Danach eine junge Dame, die mir die Vorzüge einer neuen Versicherung für Selbstständige anpries. Ich schmiss beide raus und öffnete erzürnt die Tür, als erneut jemand Einlass begehrte. Sie müssen mir helfen. Ich bin verzweifelt. Frau Amsler ist wieder frei. Daran kann es nicht liegen. Doch, genau das ist mein Problem. Sie will mich aus dem Weg schaffen. Hat sie das so gesagt? Nein. Aber ich habe es in Ihren Augen gesehen. Diese Frau ist eine kaltblütige Mörderin. Ich dachte, Sie hätten gesehen, dass Frau Amsler eine Samariterin und keine Mörderin ist. Ich gebe es ja zu. Ich war Teil des Plans. Was für ein Plan? Der Uhrenhändler musste sterben. Er wollte all sein Geld zurück. Sie sind doch reich genug. Sie hätten Frau Amsler das Geld leihen können. Darum geht es nicht. Frau Amsler hat ihre Prinzipien. Das musste auch mein Vater erfahren. Frau Amsler hat doch ihren Vater getötet. Nicht direkt, aber mit Worten. Und jetzt will sie mich töten. Auch mit Worten? Nein, wahrscheinlich will sie mich erschießen. Der Reihe nach. Sie haben sich mit ihr getroffen. Ja, ich war glücklich, begeistert. Es lief doch alles perfekt. Ich bin ihr Alibi. So etwas verbindet doch. Aber ich habe gespürt, dass sie mich nur ausgenutzt hat. Sie will sich mit mir in einem Hotelzimmer treffen. Ja, das klingt doch gut. Sie sollten frische Unterwäsche anziehen und das Aftershave wechseln. Damit ich als Leiche einen guten Eindruck hinterlasse. Ich schlage vor, dass wir jetzt gemeinsam zur Polizei gehen und danach Frau Amsler aufsuchen. Aber wenn ich zur Polizei gehe, bin ich dran. Das war Mord und ich war ihr Komplize. Nachdem ich ihm eine Stunde lang gut zugeredet hatte, war er schließlich bereit, dem staubigsten Beamten der Stadt seine Aufwartung zu machen. Am Abend stand ich zusammen mit dem Polizisten hinter einer spanischen Wand in einem teuren Hotelzimmer. Ich warne Sie, Maloney, sollten wir uns auch nur ein bisschen lächerlich machen, wird das letzte Mal sein, dass ich einer Ihrer wirren Ideen zustimme. Sie können endlich wieder einmal eine Mörderin überführen und erst noch einen zweiten Mord verhindern. Und wenn sich dieser Schießer alles nur einbildet? Diese kugelsichere Weste juckt. Und ich sehe aus wie dieser Schwarzenegger. Sie wird doch gleich erkennen, dass etwas nicht stimmt. Jetzt aber Ruhe, Maloney. Charlotte! Jörg! Endlich! Du siehst fantastisch aus. Du auch. Oh, ich kann dich leider nicht küssen. Ich habe eine Aftershave-Allergie. Das macht nichts. Ich werde mir das Parfüm aus dem Gesicht waschen. Möchtest du dich so lange ausziehen? Oh, du hast es wohl eilig, mein Schatz. Ich habe so lange darauf gewartet. Ich hoffe, du hast mehr drauf als dein Vater. Bitte erwähne meinen Vater nicht, während wir miteinander schlafen. Wer sagt denn, dass ich überhaupt mit dir schlafen werde? Hm? Wir sind ein Paar. Wir sind Komplizen, wir gehören zusammen. Du bist ein Trottel, genau wie dieser Detektiv. Was war das? Nebenan, die Wände sind so dünn hier. Aber alle sollen hören, wie wir uns lieben. Ich habe mir schon gedacht, dass eine Pistole zu laut ist. Du willst mich töten? Zuerst betäuben. Und danach werde ich dir die Pulsadern aufschneiden. Es soll schließlich so aussehen, als würdest du den Mord an den armen Uhrenhändler bereuen. Das ist ein infamer Plan. Ich werde mich wehren. Ich bin stark. Oh, du wirst mir kein Haar krümmen. Du liebst mich. Du bist genau wie dein Vater. Du liebst die Frau, die dich ins Verderben stürzt. Vielleicht könnten wir trotzdem noch vorher miteinander ins Bett. Glaubst du wirklich, dass ich mich mit einem wie dir einlassen würde? Du hast den Uhrenhändler kaltblütig ermordet. Und du möchtest auch mich kaltblütig ermorden. Vergiss deinen Vater nicht. Du hast auch meinen Vater ermordet? Oh, das war ganz einfach. Er musste so viele Pillen schlucken, dass es einfach war, ihm ein paar falsche unterzujubeln. Du bist wahnsinnig. Und trotzdem liebe ich dich. Oh, komm zu mir. Komm. Ich werde dich betäuben. Du wirst nichts spüren. Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet, alle beide. Ja, aber warum? Mord und Mordversuch, das sind zwei gute Gründe. Aber das war doch nur ein Spiel. Wir lieben uns. Wir necken uns. Vielleicht ist es tatsächlich so. Liebst du mich, Charlotte? Also gut, fertig mit dem Unsinn, verhaften Sie mich. Du hast mich nie geliebt? Du bist eine lächerliche Gestalt, genau wie dieser Privatdetektiv. Das haben Sie gut und richtig gesagt. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Sie mildernde Umstände kriegen und im Gefängnis einmal im Monat ein Kreuzworträtsel lösen dürfen. Vermutlich so. Eines, das er begonnen hat und nie zu Ende gerätselt hat. Ich habe früher im Keller viele Kreuzworträtsel gelöst, dann aber haben meine Eltern den Strom im Keller abgestellt. Du solltest mir dankbar sein, dass ich dieses Scheusal unter die Erde gebracht habe. Ich habe meinem Vater verziehen. Dir aber werde ich nie verzeihen. Schluss jetzt mit diesem Unsinn. Geben Sie eine Nuance auf und suchen Sie eine Frau, die von nichts zurückschreckt. Und Sie, Maloney, suchen sich besser eine neue Klientin. Diese hier gehört ab sofort mir. Oh, wetten, dass ich auch dich um den Finger wickle, Herr Polizist? Offenbar scheiterte sie, denn einige Monate später wurde sie zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe verdonnert. Herr Schießer rief mich ab und zu an und erzählte mir in langen Bergetappen sein Leben. Ich schrieb ihm eine Rechnung für ein Beratungshonorar. Danach hörte ich nie wieder etwas von ihm. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Verfolgungswahn, dritter und letzter Teil.